Schießen mit blindbeißender Wut. Wie unsichtbare Wölfe gefriert einem das Blut. Mir ist kalt, unendlich kalt. Die frostigen Gesichter erstarren zu Grimassen. Ich kann keinen Gedanken und keine Schuld mehr fassen. Mir ist kalt, unendlich kalt. Wenn die Kälte kommt mit eisiger Hand, wenn die Kälte kommt und dein Herz übermannt, wenn die Seele friert, der Atem dir brennt, dann bin ich bei dir, wo die Hoffnung mich wärmt, weit am Horizont. Stich, mir ist kalt, unendlich kalt.